im Retronom, wo Pixel leben, Highscores jagen, alles geben, Flipper blinkt, die Lichter glühen, freut euch mit Matthias und Sandra auf Retronom, die Arcade Bar. Drückt den Knopf, die Zeit bleibt stehen, Retro-Spiele, Welten sehen, Arcades rufen, hör den Klang, hier beginnt der Matthias und Sandra auf. Matthias und Sandra auf. Retronom und die Arcade Bar. Joystick in der Hand, bereit, bereit. Die Pixel tanzen, pure Zeit, pure Zeit. Game over, nein, wir spielen weiter. Drück den Knopf, die Zeit bleibt stehen. Retro-Spiele, Welten sehen. Arcades rufen, hör den Klang. Hier beginnt der Highscore-Sang. Flipperkugeln rollen schnell. Neonfarben, alles hell. Matthias lacht, Sandra strahlt. Ein Treffpunkt, der die Zeit.